Mein Name ist Oliver von Geobastards und nun viel Spaß bei Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der bald auch LTE bei sich zu Hause hat. Hallo René. Hallo Stefan. Hallo. Und hallo an den Rundfunkgeräten, hätte ich fast gesagt, an den Mobilfunkgeräten. Ja, an den Empfangsgeräten. Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, 22. Ausgabe. Und es war ein kleiner Insider mit dem LTE. Müssen wir aber nicht drauf eingehen, René. Ist peinlich. Naja, gut, wenn also Insider sind ja mal blöd für Outsider, deswegen vielleicht wird man es ganz kurz dann erklär es, ja. Ich habe, vielleicht ist es an dem einen oder anderen von euch auch so gegangen, seit gestern blinkt das oder leuchtet oder wie auch immer, wird das kleine Symbol LTE angezeigt bei mir im Handy. Ich bin bei 1&1 im D-Netz und offenbar haben die jetzt alle Kunden auf LTE umgeschaltet. Wow, willkommen in der Zukunft, René. Ja, siehst du, ich profitiere mal davon, dass die irgendwann die Nase voll haben und sagen, ey, die schleifen wir jetzt nicht durch die alte Technologie. Die haben, glaube ich, mehr Aufwand, Leute runterzuhalten technologisch, als dann zu sagen, ach komm, ey, dann jetzt. Wie lange gibt's LTE schon? Was habe ich verpasst, Stefan? Gibt es schon eine ganze Weile, man kann super schnell surfen, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass natürlich jetzt mit 5G die Konsequenz ist, irgendwann das 3G abgeschaltet wird und da muss man natürlich alle irgendwie hochschalten. Ja. Zwangsläufig. Ne? Aber das ist nur so ein bisschen technischer Hintergrund. Aber ich freue mich für dich, René. Ja. Nee, eigentlich nicht. Das heißt nur, dass mein Inklusivvolumen an mein Datenvolumen noch schneller aufgebraucht wird als vorher. So sieht's aus, genau. Ja. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie das aufgebraucht ist. Na? Ja, 22. Ausgabe, René, kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Da haben wir über Unfälle gesprochen. Ja, also in erster Linie über deinen Unfall. Deswegen vorweg die Frage, Stefan, wie geht's dir? Ja, ich bin wieder zu Hause. Ich sag mal so, bin doch mit einem blauen Auge davongekommen. Die Prognosen vor der OP waren doch schlechter, aber Glück im Unglück gehabt. Von daher bin ich ohne Gips aufgewacht nach der OP, was schon mal super ist. Und ja, jetzt trainiert man schon den rechten Arm wieder ein bisschen und der lässt sich auch im Alltag schon integrieren. Die letzte Ausgabe nicht gehört haben, Stefan hat sich, quasi am Arm verletzt und dir wurde der Radialknochen entfernt, oder wie hieß der? Das Radiusköpfchen. Also das Radiusköpfchen. Also Radius ist die Speiche, ne? Im Ellenbogen. Genau. Und den gibt es jetzt nicht mehr bei dir? Den gibt es bei mir nicht mehr und damit kann man auch gut leben. Das Glück war, deshalb konnten die das auch machen, dass die Bänder und die Knochen soweit okay waren, nicht kaputt. Und deswegen kann man einfach nur das Ding entfernen und dann soll es sich ganz gut leben und sogar auch wieder 100% werden. Wären jetzt Bänder und Knochen irgendwie nicht ganz gewesen, dann hätte man entweder Schrauben oder eine Radiusköpfchenprothese machen können. Aber dann hat man schon gesagt, dann wäre ich über ein paar Monate außer Gefecht gewesen. Ja, ja, das heißt also, du hast einen Knochen weniger, den du dir brechen kannst und dir geht es auch wieder gut. Du kannst wieder Witze machen. So ist es, ja. Ja, das ist schön. Nein, deswegen. Also Glück im Unglück gehabt, bin jetzt noch etwas zu Hause, aber das wird sich dann bald auch wieder ändern. Ja, wir hatten in der letzten Sendung krampfhaft überlegt, was wir für Unfallstories euch noch erlebt liefern haben. Können oder erlebt haben, richtig. Und wir haben eine Story komplett vergessen. Und ihr richtig. Wart sogar, ihr wart nicht live dabei, aber ihr wurdet unmittelbar nach diesem Vorfall auch von uns in Kenntnis gesetzt darüber. Das war die Podcast-Folge. Keine Ahnung, das waren die, wo wir in einem Straßencafé saßen. Das muss so Richtung Herbst gewesen sein, denn ich bin bei dieser Aufzeichnung unglücklich ausgerutscht und hatte dann offene Hose, kaputte Schuhe, Und ansonsten ist es relativ glimpflich für mich abgelaufen. Es war im Mai, ich erinnere mich ganz. Das war im James June, ja. Ja, genau. Aber vor lauter Schock haben wir diesen Vorfall vergessen. Ihr könnt den Podcast nochmal nachhören, da kriegt ihr dann alle Details. Also für die unter euch, die es so ein bisschen blutig mögen, hört euch auf jeden Fall die letzte Ausgabe an, den Podcast Nummer 21 und dann die Ausgabe, die wahrscheinlich im Mai online gegangen ist. Ja, also so im Nachhinein ist eigentlich Wahnsinn, wie viel wir da schon erlebt haben. Aber was wir schon erlebt haben. Was jetzt alles. Unfälle angeht, ja. Also ach so. Irre. Also ja. Auf Holz klopfen. Ach, das ich hab, soll so nicht weitergehen. Vielleicht doch, ich hatte Feedback zu dem Thema bekommen und habe von einem Unfall erfahren, auch ein Arbeitsunfall, glaube ich. Den fand ich auch ziemlich gruselig und eklig. Da ist so eine Mitarbeiterin zum Feierabend gegangen und wie sie ging, hörte man plötzlich einen lauten Schrei und sind natürlich die Kollegen hinterhergestürzt und da lag die Kollegin in einer Blutlache, die war auf der Steintreppe ausgerutscht und mit dem Gesicht aufgeknallt. Ja. Boah. Nee. Ja, ne, da geht es einem durch und durch. Und auch ein ganz wichtiger Hinweis vielleicht, den man noch so als Tipp geben kann. Ist das ein Tipp? Nee, es ist eher eine Situation. Und zwar war es so gewesen, die Frage war dann, wie ist dieser Unfall passiert? Wir hatten ja schon gesagt, man ist ja selbst in den Mittagspausen unfallstechnisch nicht versichert, ne? Aber in dem Fall war das ein Wegeunfall nach Hause. Aber die Situation war so, dass die Kollegin wohl meinte, ihr sei schwindelig geworden. Und dann sagte die Versicherung oder die, du hast, nee, was ist, echt keine Ahnung, irgendjemand, der dann da quasi einspringen sollte finanziell, sagte dann, nein, dann ist das nicht mehr unser Fall, weil schwindelig ist ein hat nichts mit privates Ausrutschen Verschulden zu tun. Dann, ja. Ne, privat, genau. Ja, so würde man es nicht nennen, aber genau, es ist nicht kein Unfall in dem Sinne, sondern gesundheitlicher Schaden mit Unfallsfolge wahrscheinlich oder so, keine Ahnung, wie man. Ja. Genau, also ich hatte da können die Zahlen dann manchmal sehr, sehr windig sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wobei man sagen muss, also stolpern, hinfallen ist mit die häufigste Art von Arbeitsunfällen, ne? Und ich hatte ja jetzt auch mit der Berufsgenossenschaft zu tun, weil es bei mir ja auch ein Arbeitsunfall war. Und genau wie du beschrieben hast, also die nehmen natürlich den Unfallhergang auseinander und versuchen irgendwie herauszufinden, wie ist es passiert? Hast du vielleicht irgendwie ein gesundheitliches Problem gehabt in der Sekunde? Wie zum Beispiel war dir schwindelig, ne, wie du es beschrieben hast? Denn dann sagen die nämlich wirklich, das ist dann aber nicht über uns versichert, sondern dann wenden die sich an eine andere Versicherung, an deine private Unfallversicherung oder was auch immer dann da eintritt. Aber genau, wie halt Versicherungen so sind, ne? Die versuchen das irgendwie abzuwenden. Ja. Also immer schön vorsichtig sein, damit euch sowas gar nicht erst passiert. Denn ich glaube auch bei Übermüdung, wenn ihr jetzt übermüdet vom Schreibtisch aufsteht, um auf Toilette zu gehen und dabei euch was tut, dann kann es durchaus sein, dass das nicht so einfach abgedeckt ist. Genau, aber wie gesagt, so darf man ja nicht leben oder nicht ja, denken, man soll so wie, schon. Genau, so wie Stefan, immer am Limit leben und in 9 von 10 Fällen geht's gut. Limit. über dem Limit, ja. Ne? Nee, also am besten immer 100% arbeiten von also Montag 20, Dienstag 20 und so weiter, dann passiert euch auch nichts. Gut, dann haben wir dieses blutige Kapitel auch abgeschlossen. Wie ist es denn ausgegangen? Hat es halbwegs glimpflich überlebt? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich den Rest nicht mehr mitbekommen habe, weil mir schummrig geworden ist. Okay, verstehe. Ich bin nicht so empfänglich für so eine Geschichten, aber das werden vielleicht der ein oder andere von euch, der wird es vielleicht nachempfinden können. Ich weiß auch, dass ich da nicht zu den empfindlichsten Leuten gehöre. Ich habe da kenne auch Menschen, die werden dann sofort kreidebleich und fallen um, wenn die sowas hören. Apropos Kreidebleich, da fällt mir ein, da habe ich ja Glück gehabt, weil ich hatte ja einen Gips auch ein paar Tage und der Gips wurde mir während der OP abgemacht, also ich habe das gar nicht mitbekommen und ich habe Geschichten gehört, wenn man einen Gips trägt und der dann abkommt, dann sind schon einige umgekippt. Aus dem Latschen gefallen, ja. Richtig. Und es liegt daran, weil der Körper gewöhnt ist, da ist Gewicht dran. Ach so. Und wenn der Gips ab ist, fliegt der Arm quasi nach oben, weil das nicht mehr zu kontrollieren ist. Echt? Habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, ja. Also, das klingt da wie so ein Mindhack. Musst du mal irgendwie einen Tag über eine Hantel in der Hand haben, den ganzen Tag. Genau. Und am genau, Abend ablegen und dann schwupp, ja, geht der Arm nach oben. Ja, das ist doch der Effekt, roll mal einen Autoreifen so über einen Sportplatz, dann merkst du, wie sich die Kräfteverhältnisse ändern auf einmal. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich finde das ein sehr interessantes, ein sehr spannendes Thema, weil es natürlich überall passieren kann und es gibt halt auch wirklich die kuriosesten Arbeitsunfälle. Also, ja, in dem Zusammenhang habe ich neulich gehört, der Gabelstaplerfahrer Klaus ist ja relativ bekannt, ne? Das ist ja, ja. Der ist ja zum Meme geworden, zum Internet-Meme. Kult. Mhm. Ja, der, glaube ich, ist so, warum sind wir eigentlich beim Thema Unfall, Arbeitsunfall nicht auf den Gabelstaplerfahrer Klaus gekommen? Das frage ich mich auch. Also das Video solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken. Das haben wir schon vor 20 Jahren uns angeschaut, aber das ist richtig herrlich. Ne? Ja. Und an der Stelle muss ich auch nochmal einen Dank loswerden an meine Kollegen und Chefs. Denn ja, die haben mir Genesungswünsche geschickt, indem sie meinen Vorgesetzten und noch einen Kollegen vorbeigeschickt haben. Mit einem süßen Teddy, der sich auch den Arm gebrochen hat. Sehr niedlich. Und ja, ich wer weiß. Wer deine Handynummer hat, Stefan, der hat es im WhatsApp-Status gesehen. Und ich muss sagen, ich fand es auch eine sehr nette Geste, wie dein Arbeitgeber sich dann doch um dich sorgt und glaube ich auch gesagt hat, sie machen die Firma erst wieder auf, wenn du wieder da bist. Genau, letztendlich war das ja nur ein verzweifelter Versuch zu sagen, Stefan, komm wieder, wir kommen hier nicht klar ohne dich, ist doch logisch. Na, nein, nicht ganz so. Möchtest du eigentlich ein Foto von der Narbe sehen, René? Von wem möchtest du ein Foto sehen? Von der Narbe. Bitte nicht. Also mir hat schon gereicht, das Bild mit dem Pflaster. Ich hab's gewusst, deswegen habe ich das auch nicht gepostet. Da, das ist weil ich wusste, du fällst dann um vor deinem Handy. Ja. Und na, dann wäre ich der Nächste. Nee, muss nicht sein. Also auch nochmal ein großes Dankeschön an den Erfinder des Duschpflasters, muss ich mal sagen. Ne? Gut. Es gibt nichts Schöneres. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses Kapitel ab, machen den Wagen zu und schicken richtig. Den irgendwo sonst wohin. Ja. Ja, ich hatte gerade hier Gabelstaplerfahrer Klaus, da fiel mir noch was ein. Ich hatte die Tage mit jemandem gesprochen, der ist nämlich über dieses Video auf anderen Videocontent gekommen, der jetzt nicht mit dem Gabelstapler Klaus zu tun hat, aber möglicherweise mit der Zeit, aus dem dieses Video kommt. Und zwar die Sendung Der siebte Sinn. Ja, die ein Klassiker. Also die gibt, also es ist wohl, ich weiß nicht, ob es nur für Fernsehleute ist, lustig anzugucken. Ich habe es noch nicht geschafft reinzuschauen. Findet man auf jeden Fall bei YouTube und kann ich mir vorstellen, ohne es jetzt gesehen zu haben, dass man da sich sehr gut unterhalten lassen kann. Und ja. Ja. Hast du die Sendung nie gekannt? Doch, ich kenne die Sendung, aber ich kann, ja, also ich weiß, dass das sowas ist. Vorsicht, Falle ist noch was anderes, ne? Aber im siebten Sinn genau. Ging es auch immer so um Achtung, Aufpassen, Sicherheit. Naja, der siebte Sinn lief Jahrzehnte im ersten deutschen Fernsehen und war halt irgendwann mal ins Leben gerufen, um die Sicherheit im Straßenverkehr sozusagen zu dokumentieren. Und da waren halt einige lustige Fälle. Und ich habe neulich auch einen Beitrag darüber gesehen. Da gab es ja noch in den, ich weiß nicht, waren es 60er oder 70er Jahren, keine Ahnung, wo halt auch noch so ein bisschen zwischen Mann und Frau beim Autofahren richtig draufgehauen wurde. Ne? Also in der heutigen Zeit hätte es sofort einen Shitstorm gegeben, aber damals ging das. Also sehr lustig auf jeden Fall. Sozusagen Alarm für Cobra 11 Light, möchte man mal sagen. Naja, also es ist ja keine keine Serie. Es ist eine also, Aufklärungssendung sozusagen. Genau, richtig. So ein bisschen, ne? Das ist ein Magazin. Genau. Und ich glaube, warte, ich kann es von 1966 bis 2005 gelaufen. Immer sonntags, glaube ich, oder so. Ne? Richtige Verhalten im Straßenverkehr. Also ich habe es gerne geguckt. Also lohnt sich mal, also ich jetzt mir die Tage mal anschauen, vielleicht kann man ja noch was lernen. Oder vielleicht ist es auch interessant, in Retrospektive so ein bisschen zu sehen, wie wir uns verändert haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Apropos Rückblick. Ja. Wir haben ja überlegt, was wir diese, worüber wir diese Folge sprechen. Und es ist die letzte Sendung des Jahres. Ja. Richtig, die letzte 2019 Sendung geht zu Ende. Also unfassbar erstmal, dass das Jahr schon zu Ende ist. Definitiv, ja. Und, das heißt, wir haben schon wieder 9 Monate Podcast-Zeit hinter uns. Ja, ich habe gerade überlegt, also wann haben wir angefangen? Wir haben jetzt die 22. Ausgabe. Im März haben wir angefangen. Ja, da sind wir ja schon bei einem Punkt, ich hatte ja die Anregung gegeben in unserer Redaktionssitzung, die vorhin während der S-Bahn-Fahrt lief, dass wir mal so ein bisschen zurückblicken, also vielleicht ihr auch so für euch, ne, dass man mal so ein bisschen überlegt, weil das sollte einem das Jahr, was jetzt abläuft, auch wert sein, dass man zurückschaut, was ist denn so passiert, ne? Und bei uns war es halt tatsächlich jetzt die Wiederaufnahme des Podcasts. Die Wiederauferstehung des Podcasts. Genau, also eine kleine Retrospektive lohnt sich immer, Review-Retrospektive. Und das passt ja auch zum Thema so ein bisschen Entschleunigung, ne? Einfach mal innehalten und mal überlegen, was ist denn eigentlich dieses Jahr gelaufen? Und meistens fällt mir immer sofort auf, wow, ist das wieder schnell vergangen irgendwie. Also mir fällt immer auf, dass es ziemlich schwierig ist, sich daran zu erinnern, was gelaufen ist. Und das stimmt, dass man es auch durcheinander bringt. Ich hatte jetzt auch im Vorfeld überlegt, was war denn dieses Jahr? Und dann dachte ich so, warte mal, du bist dieses Jahr zum ersten Mal im Flugzeug geflogen. Also jetzt kein echtes, sondern in einem Flugsimulator für Piloten. Ne? Und dann hatte ich auf das Zertifikat geguckt, was ich da erhalten habe. Und da habe ich gesehen, das war gar nicht dieses Jahr, das war das Jahr davor. So geht es mir auch. Ich habe manchmal gar kein Zeitgefühl mehr. Und viele Dinge, an die ich mich erinnere, denke ich auch immer, ja, das war dieses Jahr, aber nee, das stimmt, so wie du meinst. Also die liegen teilweise schon länger her, die Ereignisse. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist das ein Effekt, weil man irgendwie ein stressiges Leben hat, wenn man zu selten zurückblickt oder weil einfach die Zeit so schnell vergeht? Woran liegt das? Ich glaube schon, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass man halt ganz viele andere Sachen im Kopf hat, ne? Also so eine Dinge wie Vorfreude oder Nachfreude ist ja schon fast nicht mehr vorhanden, weil einfach jetzt Weihnachten ist ein gutes Beispiel. Diese Vorweihnachtszeit, ne, wo die Stadt schön geschmückt ist, man geht shoppen und so und hat schon so das Weihnachtsfeeling lange vor dem 24. Dezember. Ich habe das Gefühl, es findet gar nicht mehr so doll statt, weil man ist halt durch so viele andere Sachen gedrängt und gedrückt, dass man gar nicht die Luft hat, sich darüber Gedanken zu machen. Ne? Also was mir jetzt zum Beispiel aktuell in der Vorweihnachtszeit ganz doll im Kopf schwebt, ist, was muss ich alles noch auf die Beine stellen, bevor jetzt das Jahr zu Ende ist, ne? In erster Linie beruflicher Natur. Ne? Und dann die alltäglichen Dinge, die man halt zu erledigen hat. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen, was leider zu viel Zeit kostet. Und einem die Konzentration und den Fokus auf so tolle Sachen nimmt. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja auch so, wenn man bis an Weihnachten ranarbeitet, dann hat man halt den Kopf mit anderen Dingen voll, ne? Und ich meine, so eine Arbeitswoche, weißt du selber, die ist, da hat man wenig Zeit, bleibt nur das Wochenende. Wie viel Stunden am Tag hast du Zeit für dich? Ich für mich? Na, im Moment habe ich ja 24 Stunden Zeit. Ich meine so unter normalen Umständen. Naja gut, ich meine so ein Arbeitstag. Wo du wirklich sagen kannst, jetzt brauche ich nichts. Ich meine jetzt auch nicht vielleicht, wenn man nach Hause kommt, dann muss man noch ein paar Sachen erledigen, wie, weiß ich nicht, Tasche auspacken, Abendessen und so. Wenn du das abziehst und wirklich sagst, jetzt habe ich Freizeit. Boah, das ist eine gute Frage. Kann ich dir gar nicht so genau beantworten, ehrlich gesagt. Also bei mir sind 2 Stunden am Tag. Ja? Unter der Woche. Maximum 2 Stunden. Und in diesen 2 Stunden muss man halt auch Dinge erledigen, die man eben während der Arbeitszeit nicht machen kann. Ne? Also so, manchmal hat man ja Sachen zu klären. Ne? Das findet dann auch, kannst du von den 2 Stunden auch noch abziehen. Also ich finde es erschreckend. Ja, natürlich. Ne? Ja, und letztendlich kommt ja noch dazu, also bei dir jetzt mit Frau und Kind und Kindern, hast ja natürlich noch andere Verpflichtungen, die andere Menschen nicht haben. Sonst wären es 4 Stunden. Ja. Naja, gut, ja, ich sag mal so, also ich will mich da nicht beschweren, aber letztendlich ist ja der Feierabend auch so, wo man sagt, oh, jetzt würde ich mal alle 5 gerade sein lassen, ne? Richtig, ja, Erholungszeit brauchst du ja dann auch noch, ja. Genau. Ja, und dann ist ja, schon, also, da muss man sich die Zeit manchmal schon gut einteilen. Und eine Sache, mit der ich dieses Jahr angefangen habe, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir beim Überlegen in den Sinn kam, was habe ich dieses Jahr quasi angepackt, in die Wege geleitet oder ne, Neues in meinem Leben. Und ich habe mal angefangen, mal bewusst auf die Uhr zu gucken bei Dingen, die ich so mache. Ne? Also sprich, wenn ich mich vor den Fernseher setze, ne, gucke ich auf die Uhr und schaue, wie viel Zeit ich vom Fernseher verbringe oder ich schaue auch bei Dingen auf die Uhr, die ich mir vorgenommen habe. Ne? Jetzt, wenn ich zum Beispiel, ich bin ja sehr interessiert am Thema Videoschnitt, mache ja da einiges, ne? Dass ich auch da auf die Uhr gucke und schaue dann, wie viel Zeit verbringe ich dann mit den Dingen, die mir wirklich was bedeuten und wie viel Zeit verbringe ich mit Dingen, die halt komplett sinnlos sind, ne? Und das ist zum Teil schon dann echt erschreckend und da merkt man, dass man eine völlig andere Sache lebt, als man sie eigentlich vorstellt. Ja, aber war das früher anders? Nee, wenn man nicht drauf achtet, also man muss sich das, glaube ich, immer ein bisschen ins Bewusstsein holen, ne? Also wenn man, weiß ich nicht, abends jeden Abend eine Stunde vom Fernseher sitzt oder vielleicht auch 2 Stunden vom Fernseher sitzt, kann man sich ja mal ausrechnen, was man im Monat an Zeit vom Fernseher verballert hat, die man vielleicht woanders nutzen würde, wo man sagt, oh, ich würde gerne ein Instrument lernen oder ich würde gerne eine Sprache lernen oder ich würde gerne lesen. Dann merkt man nämlich, dass man eher die Sachen macht, die einem leichter fallen oder die eigentlich aus der Komfortzone holen. Genau, richtig, ne? Die unaufwendiger sind, ja. Aber klar, letztendlich geht es ja dann auch schon los mit dem Arbeitsweg. Das ist ja auch viel Zeit jeden Tag, wo man nicht unbedingt immer die Zeit sinnvoll nutzt oder so, ne? Naja, teilweise kann man es vielleicht nicht geht, ja. Ja, richtig, teilweise kann man sie nicht sinnvoll nutzen, wenn man jetzt mit dem Auto fährt oder, keine Ahnung, auf dem Fahrrad sitzt. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe versucht, genau diese Zeit, ich habe ungefähr 1 bis 1,5-stündigen Arbeitsweg und habe versucht, diese Zeit sinnvoll zu nutzen und lese da tatsächlich ein Buch. Das ist halt auch nicht immer einfach. Da muss man, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen hatten, da muss man halt auch mal über seinen Schatten springen, ne, und muss sagen, okay, ich klappe jetzt das Buch auf, wenn ich in den Bus steige oder in die Bahn steige und lese da drin. Ne? Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier oben schon sitze zu Hause und dann denke, oh, ich freue mich schon auf den Bus, damit ich endlich mein Buch aufmachen kann. Ich könnte auch im Bus oder in der Bahn sitzen und einfach nur stumpf aus dem Fenster gucken. Ja. Und da habe ich auch festgestellt, ich habe einfach mal auf die Uhr geschaut, wie viel ich lese und ich habe gemerkt, wenn ich das wirklich in mein Bewusstsein hole, dann ist der Antrieb plötzlich auch da, weil ich mir dann sage, okay, ich habe mich ja aus einem bestimmten Grund entschieden, Dinge zu machen. Also ich muss sie halt auch nur umsetzen, ne? Ja, na gut. Und es gibt ja dann auch mal Tage, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist und so, dann macht man das halt nicht. Aber, richtig, richtig. Man muss doch gucken, also man sagt, wenn man eine Sache zweimal hintereinander nicht macht, dann sollte man so vorsichtig aufhorchen, weil dann kann es auch wieder zur Gewohnheit oder zur Abgewöhnung führen, ne? Ja, aber wie gesagt, also Zeit ist immer knapper und wertvoller natürlich auch. Die Frage ist ja auch, ich meine, wir beide arbeiten 40 Stunden, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch, ich arbeite 40 Stunden. Genau, also ja, arbeiten bei dir natürlich in Anführungszeichen, ist ja klar. Aber ich bin 40 Stunden nicht zu Hause, sagen wir mal so. Ich bin 40 Stunden die Woche nicht zu Hause. Genau, ja, du bist 40 Stunden physisch anwesend auf Arbeit, nennen wir es mal so, ne? Und das ist ja auch so ein Punkt, wo man jetzt sagen könnte, wir blicken jetzt zurück, aber vielleicht für die Zukunft, wo man vielleicht überlegt, ja, müssen das noch 40 Stunden sein oder kann es auch weniger sein? Also ich kann diese Überlegung komplett nachvollziehen, ne? Aber ich finde, wenn man sich so eine Gedanken macht, dann müsste man sich auch die Gedanken machen, was mache ich denn mit der gewonnenen Zeit, ne? Also ich habe mir dieses Jahr vorgenommen gehabt, mehr zu lesen. Und das hat dazu geführt, dass ich in diesem Jahr tatsächlich 8 Bücher gelesen habe und das waren keine Pixie-Bücher, ne? Und ja. Jetzt im Moment ist es auch so, durch diesen Endjahresstress, ich habe die letzten 2 Wochen, glaube ich, in kein einziges Buch geguckt. Na, und, ich habe gerade Endjahresstress verstanden, was denn nicht richtig bei dir? Endjahresstress, den Stress, den man zum Jahresende hat. Also es ist halt, was hat man denn für einen Stress zum Jahresende? Zum Jahresende, na, da sind die Planung des Weihnachtsfestes. Ne? Also da ist ja, sind ja Dinge zu organisieren. Wie kriegt man das mit der Familie alles so unter den Hut? Ne? Wann feiert man? Dann ist Silvester gleich hinten dran, da muss auch geplant werden. Dann das Besorgen der Weihnachtsgeschenke. Ne? Also, und dann ja hauptsächlich den größten Stress löst ja tatsächlich das Berufsleben aus, indem man eben dann auch noch, bevor das Jahr rum ist, noch ein paar Dinge vom Tisch haben will. Okay, das kann ich verstehen. Aber gut, ja, ich glaube, deine Family ist ja auch so groß und komplex. Du wirst ja alle, also Heiligabend und die Feiertage wirst du ja Rundreisen machen. So, ja, du bist ein relativ großer Clan, genau, in Berlin bekannt. Jeder Clan will jeden besuchen. Und nein, nee, aber ja, man macht sich schon mehr Gedanken als jetzt zu anderen Zeitpunkten. Also. Ja, also ich verstehe das schon, aber man muss auch dazu sagen, ist das nicht vielleicht auch eine Menge Stress, den man sich unnötigerweise macht? Kann man da nicht auch ansetzen und die nächsten Jahre mal ruhiger angehen lassen? Na, findest du das, also ich halte das schon für notwendigen Stress. Also Stress klingt jetzt auch so negativ. Stress heißt ja im Prinzip nicht, also ich sehe das in Stress jetzt nicht als psychische Belastung, sondern eher als, dass da viel Dinge in es einem kurzen Zeithorizont sein. Passiert. Ne? Und ich finde, dass es das schon wert ist, Zeit da rein zu investieren in die Planung zum Jahresende, ne? Also sei es jetzt Weihnachten oder Silvester oder was auch immer, um dann halt eine schöne Zeit nochmal zu verbringen. Ja. Mit den Leuten. Sehen wir uns dann eigentlich Silvester, René? Ja, Stefan, wir sehen uns Silvester leider nicht. Ich bin tatsächlich in der Ecke dort, aber mit Freunden verabredet, wollte ich jetzt sagen. Mit Freunden. Okay, gut. Ja. Hallo Stefan? Stefan, bist du noch da? Nein, war ein Spaß, Stefan. Ja, bin ja noch da. Nein. Ich hätte sowieso nicht mit dir gefeiert. Das habe ich mir schon fast gedacht, deswegen habe ich dich gar nicht gefragt. Siehste. Ja. Naja. Also. Mal gut. Gucken. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwie mal und dann mal schauen. Aber ich finde. Aber das ist ja. Ist ja jetzt nicht für die Zuhörer interessant. Nee, also ich finde schon, sich Gedanken zu machen, also einfach mal zu, man macht es ja leider immer nur zum Jahresende, glaube ich, so intensiv, einfach mal zu reflektieren, ne, was ist gelaufen. Man muss ja irgendwelche, also zumindest denke ich, dass es sehr hilfreich ist, so ein paar Vorstellungen zu haben, wo man eigentlich hin will. Ja. Weil wir sind ja keine Tagelöhner. Nee, das stimmt. Hast du dir denn letztes Jahr irgendwas vorgenommen, was du dieses Jahr umgesetzt hast? Naja, also wenn es einen Punkt gibt, dann war das eher so das bisschen, also die Punkte, die wir auch im Podcast immer mal so angesprochen haben, dass man irgendwie was Gutes tun will. Also das hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und, hattest du wirklich, also das heißt voriges, das ist jetzt für dieses Jahr echt erstmalig, diese ganzen Geschichten aus dem Podcast mit deiner Blutspenderei, mit deinem Kindern das Schwimmunterricht zu bezahlen, das ist alles in diesem Jahr gewesen? Ganz genau, ne? Also, und das hat auch ganz gut geklappt. Na gut, nun, Blutspenden bin ich jetzt jäh gestoppt worden. Das muss jetzt erstmal warten. Konserven gelebt jetzt erstmal. Genau. Nein, aber also kann man immer nur wieder aufrufen. Ich habe heute gerade eine Mail von meinem Blutspendezentrum bekommen, dass ja auch gerade über die Feiertage die Blutkonserven oder Reserven sehr knapp sind und man Blut spenden soll, aber natürlich nach einer OP muss man pausieren, da kann man nicht einfach wieder Blut spenden. Und das ist eigentlich schade. Also ich würde gern, aber ich darf es im Moment nicht. Ist dir das auch wirklich so bewusst und gegenwärtig, dass du da quasi eine Sache, die du dir vorgenommen hast, tatsächlich umgesetzt hast in diesem Jahr? Oder? Ja, das ist zumindest das, was mir auf jeden Fall dazu einfallen würde. Ne? Aber also, ist es nicht nur, also machst du dir wirklich Gedanken darüber, setzt du dich so für dich, lehnst du dich zurück und sagst, okay, jetzt lass mich mal überlegen, was ist denn eigentlich dieses Jahr gewesen? Also ich frage deswegen, weil ich denke, also ich finde schon, dass das eine Form der Wertschätzung auch ist an das eigene Jahr, was man so hatte und an sich selber vielleicht, da einfach mal in sich zu gehen und zu überlegen, was habe ich dieses Jahr bewegt, was ist dieses Jahr passiert, was habe ich Tolles auf die Beine gestellt. Ne? Also ich finde, das sollte man schon machen, weil ich glaube, das ist auch der Antrieb fürs folgende Jahr. Genau, sich selbst feiern sozusagen. Und auch vielleicht zu sagen, was ist nicht so gut gelaufen. Also Ich bedauere zum Beispiel total, dass ich nicht mehr laufen gehe. Ne? Ich bin dieses Jahr nicht einmal, glaube ich, oder vielleicht bin ich einmal oder auch zweimal, aber ich bin dieses Jahr nicht wirklich aktiv laufen gewesen. Also und Sport meinst du jetzt so ein bisschen, ja, na, der zu kurz gekommen ist. Laufen im Sinne von Joggen, genau. Ja. Ja, ja, Sport ist ja immer, steht ja immer wieder so auf dem Plan, ne? Und nö, da muss ich sagen, habe ich nach einer langen Pause, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Sport gemacht. War immer mal wieder unterbrochen, aber nee, da habe ich mich auf jeden Fall verbessert, würde ich sagen. Ja. Schon alleine so die vom Kopf her die Sache, dass man, wenn man nach Hause kommt, erst nicht den Fahrstuhl nimmt, sondern die Treppen läuft. Okay. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal angefangen und dann aber unterbrochen. Man muss dazu sagen, Stefan wohnt weit über der 5. Etage, ne? Genau, im 8. Stock, ja. In der 8. Etage. Du läufst ja wirklich jeden Tag hoch, ja? Na, jetzt im Moment nicht. Na gut. Weil jetzt läufst du ja sonst auf allen Vieren die letzten Etagen, das geht ja jetzt im Moment nicht. Nein, es liegt daran, wenn man sich ja mit dem rechten Arm nicht so gut am Geländer festhalten kann, wenn irgendwas ist. Ja. Da muss ja kein Risiko eingehen. Nein, aber das auf jeden Fall. Also Sport an sich. Gut, mein Arzt hat mir verboten, Liegestütze zu machen. Da bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Ach so? Ja. Ach, siehst du, Stefan, ich bin wirklich der Meinung gewesen, dass du Liegestütze machst. Echt? Nö. Hm? Naja, ungern. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, aber Liegestütze gehören jetzt nicht so unbedingt dazu. Okay. Nee, ja, logisch. Hat dir das jetzt erstmal für die nächsten wie viele Wochen verboten? Das muss mein Gefühl mir dann sagen. Ach so. Hast du ihn gefragt, ob du einen Attest dafür bekommst? Wollte er mir nicht ausstellen. Weißt du, als Entschuldigung zu Hause an die Wand hängen kannst? Genau, ja. Hey, siehst du, ich habe... Ja, jetzt habe ich endlich eine Ausrede, ne? Ich hatte ja, das hatte ich glaube ich in einem der anderen Podcasts schon mal erwähnt, ich habe mit dem Thema Liegestütze ja dieses Jahr angefangen und auch relativ intensiv, ne? Also wirklich auch mit dem Ziel, da eine deutliche Steigerung relativ schnell zu erfahren. Ja, und ist halt auch so, zum Jahresende lässt es alles nach, lässt aus halt zeitlichen Gründen. Alles ein bisschen nach, aber ich glaube, da ist man selber dann gefragt, dass man da wirklich am Ball bleibt. Also man muss das wirklich vorhaben und wirklich wollen und man muss vor allem auch wissen, dass man da komplett für sich selber verantwortlich ist und vielleicht auch überlegen, was kann, zu was für einem Ergebnis kann das führen, wenn man da am Ball bleibt, ne? Auf jeden Fall. Wie viele Liegestütze machst du denn? Über den Tag verteilt. Sagst die Einheit jetzt so, dass es gut dastehst, dass du gut dastehst? Also, ja, ich merke schon, du druckst rum. Ja, alles klar. Einer, der Liegestütze machen würde, der hätte jetzt locker was gesagt, aber du überlegst jetzt, wie blamier ich mich jetzt nicht? Ich kann nur, genau, fünf oder mehr? Locker mehr. Also, okay, was heißt locker mehr? 50? Ist schon, 50 ist kein Thema, genau. Nee, echt jetzt? Ja. Okay, schön. Das klingt gut. Also ja. Da ist ja eine Weile, das habe ich nicht gemacht, aber was, du meinst 50 pro Woche, oder? 50 in der Woche, ja. Nee, ich habe tatsächlich, war über die Zahl erstaunt, also da hilft, Tracken hilft tatsächlich eher viel, ja, ne? Und ich war da wirklich über die Zahl erstaunt, die dann am Monatsende zusammenkommt und dann frage ich mich immer oder sag mir immer so, wenn du es nicht machen würdest, dann würde diese Zahl gar nicht im Raum stehen, ne? Ja. Und es zu machen, ist halt auch nicht so ein Aufwand, ne? Wenn ich kurz in meine Notizen gucke, 2460 Liegestütze im Monat ist halt, das klingt verdammt viel, aber der Aufwand, dahin zu kommen, ist halt relativ gering. Ja, da gebe ich dir recht, aber mir fällt gerade sowas auf, wenn du es so erzählst. Und das ist mir immer wieder so ein bisschen nicht ganz klar, dieses Tracking, also braucht man sowas wirklich? Also wenn ich Sport mache, dann weiß ich doch, okay, ich mache jetzt hier 50 Liegestütze, ist mein Ziel am Tag und dann brauche ich doch keinen Tracker, oder? Naja, das kommt, naja, ich, also kommt drauf an, wofür du den Tracker jetzt nutzt. Ja, es gibt ja dieses, dass man hier Data Mining bei sich und selber sowas, betreibt, ne? Sowas ist ja total angesagt, aber wenn einem das in irgendeiner Form hilft, ne? Für die Motivation, warum nicht? Klar. Ja, richtig, wenn man es zur Motivation nutzt, warum als nicht? Als Erinnerung, ja. Also meine Uhr hat zum Beispiel auch einen Schrittzähler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ich lege die Uhr auch, wenn ich ins Büro komme, ab, ne? Weil ich, keine Ahnung, also ich brauche die nicht am Arm. Und das führt natürlich dazu, dass meine Schritte ja gar nicht vollumfassend erfasst werden. Das heißt, die Zahl, die da steht, ist letztendlich ja, ist die für einen Arsch, ne? Beim Laufen wiederum würde ich die Uhr ummachen, weil ich natürlich schon sehen will, mache ich Fortschritte, ne? Und weil es vielleicht auch ein Antreiber ist, dass ich sage, okay, um mich zu verbessern, muss ich halt immer ein Stückchen aus meiner Komfortzone raus oder die Grenze meiner Komfortzone verschieben. Und da brauche ich ja ein Messkriterium in irgendeiner Form. Ja, also es hat sich halt auch so ein bisschen etabliert, ne? Ist voll im Trend, so eine Smartwatch irgendwie, die halt sowas zählt und aufzeichnet, nutzen halt sehr viele, finde ich. Also ich finde auch die, das ist ja nicht erst seit diesem Jahr, das liegt ja schon ein paar Jahre zurück, dass diese ganzen Fitnessarmbänder da aus dem Boden geschossen kamen, wie verrückt. Ich fand das schon eine interessante Entwicklung und auch eine sehr positive Entwicklung, dass wir uns offenbar mit unserem Körper auseinandersetzen, wenn es halt auch nur in der Form ist. Und ich glaube, dass es einigen Leuten geholfen hat und dass es vielleicht manche Menschen sogar irgendwo hingebracht hat, in sportlicher Hinsicht, wo die alleine nie hingegangen wären ohne diese Motivation. Definitiv, also das würde ich auch unterschreiben. Aber wie gesagt, also ich bin da noch nicht rangekommen, irgendwie kann ich mich damit noch nicht anfreunden. Was heißt noch nicht? Das klingt ja so, als wenn du es irgendwann machen müsstest, aber muss man ja nicht. Ne? Wenn man, wie du sagst, wenn man das aus Eigenmotivation so hinbekommt, dann muss man das nicht messen. Ja. Genau, also ich mache halt dann einen anderen Sport. Ne? Also ich habe hier meine Sportmatte zu Hause, habe meinen Vibrationstrainer, habe meine Sport-App, wo ich dann sozusagen entsprechend Sport mache. Da hat sich das noch nicht ergeben mit so einer Uhr. Ja, dann ist sie halt auch für dich nicht notwendig. Ne? Genau. Aber es ist natürlich auch so, ich nehme so manche Sachen, die ich tracke, wie zum Beispiel jetzt auch den Fernsehkonsum, nehme ich deswegen, weil man sich oft auch was vormacht. Ne? Dann sagt man sich, ja, ich habe jetzt ein halbes Stündchen vorm Fernseher gesessen und in Wirklichkeit waren es dann vielleicht 2 Stündchen. Mhm. Ne? Ich hatte ein Wochenende mal den Fall, da bin ich fast vor Scham im Boden versunken, weil ich 6 Stunden vorm Fernseher gesessen habe. Aber ist doch nicht schlimm. Ich finde es schon echt mega krass. Und draußen, wenn ich überlege, draußen waren 30 Grad und Sonnenschein. Das war nicht im Sommer, das kann ich dazu sagen. Nee, aber ich finde es schon echt erschreckend. Aber es ist halt so mega einfach. Ne? Also den Fernseher einzuschalten, sich auf die Couch zu setzen, ist halt eine Sache, die kostet halt null Energie. Und langweilig ist es ja nun vom Fernseher auch nicht. Dafür sorgen ja die Fernsehmacher und die ganzen Videodienste, dass man da ja, relativ schnell viel Zeit. Ja, aber ich glaube, da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Also ich kenne Leute, da geht nach dem Aufstehen erstmal der Fernseher an, dann trudelt der den ganzen Tag. Aber es ist halt nicht mein Anspruch, weißt du? Und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass sie halt einen bestimmten Anspruch haben an sich, den sie aber letztendlich nicht umgesetzt bekommen. Nicht, weil sie zu blöd dazu sind, sondern weil es halt einfach auch schwierig ist und weil es halt manchmal auch mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, ne? Ja. Weil meine Sportschuhe joggen auch nicht von alleine. Da muss ich auch mitgehen. Ja, das wäre nochmal eine Erfindung, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, wir schweifen so ein bisschen ab. Wir waren ja bei Jahresrückblick, vielleicht Jahresausblick auch nochmal. Hast du dir denn was vorgenommen fürs neue Jahr? Also ich bin ganz ehrlich, bin gar nicht so weit nach vorne zu gucken. So weit bin ich noch gar nicht. Ich bin tatsächlich noch dabei, für mich selber zurückzugucken, was da alles passiert ist. Aber ich habe schon ein paar Dinge, die ich im nächsten Jahr vorhabe. Ich habe Urlaub in Schweden gebucht. Da wären wir dann wieder beim Thema Vorfreude. Ja. Wolltest du Greta mal kennen? ja, nein. Wir fliegen die Strecke auch mit dem Dieselflugzeug. Nein, der Urlaub ist im Sommer und das ist jetzt schon gebucht, ne? Also das ist ja auch so ein Wahnwitz, dass man halt so lange im Voraus einen Urlaub bucht, aber sonst kriegt man ja nichts mehr. Und mit diesem Urlaub ist jetzt erstmal eine sehr lange Vorfreude verbunden, weil das halt tatsächlich jetzt nur über ein halbes Jahr hin ist. Ja, ist doch schön. Ich werde natürlich auch oder möchte gern mich in diesem Zusammenhang mit der schwedischen Sprache auseinandersetzen. Das heißt, ich werde habe jetzt schon ein bisschen angefangen, aber ich werde dann ab nächstem Jahr mich intensiver mit Schwedisch lernen auseinandersetzen. Ui, interessant. Ich möchte an der Stelle nochmal die App Duolingo empfehlen. Das ist halt heutzutage alles relativ einfach und auch kostenfrei. Man kann mit Duolingo halt nicht nur Schwedisch, sondern auch viele andere Fremdsprachen lernen, hören, sprechen und schreiben. Genau. Also mein Anspruch ist nicht, dass ich das wie ein Muttersprachler spreche oder Bücher in Schwedisch lesen kann, aber ich würde mich halt schon freuen, wenn ich Schilder lesen kann, wenn ich im Supermarkt alles finde, was ich suche. Mhm. Obwohl der nächste Supermarkt 20 Kilometer entfernt ist. Nee, Schweden ist bestimmt schön. Aber ist da im Sommer, ist doch dunkel, oder? War das nicht so? Weiß ich gar nicht. Ja, die sind, also die Lichtverhältnisse werden wahrscheinlich wirklich spürbar anders sein. Ich hatte das tatsächlich schon in Luxemburg, dass ich, wenn ich dort war, immer dachte, irgendwas ist hier mit dem Licht anders. Bis mir ein Kollege, mit dem ich da unterwegs war, ein Geschäftspartner, immer zu mir sagte, dass die Sonne ja ein bisschen anders steht. Also, ja. Wenn man sich ein bisschen woanders befindet. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so viel, das ist ja, ist ja nicht so viel weit weg, aber ja, das heißt, nee, in Schweden wird also, das definitiv nochmal ein bisschen anders sein, das Lichtverhältnis, ja. Ja, nee, Schweden ist auf jeden Fall ein schönes Land, denke ich. Und ja, finde ich gut. Genau. Schweden. Na, also hast du schon mal den Punkt Urlaub, Sommerurlaub hast du schon mal abgecheckt. Das ist doch super. Genau, also Thema für Vorfreude ist da, ein Ziel zur persönlichen Entwicklung ist auch schon da. Mhm. Genau, hast du irgendwas schon im Auge, was du nächstes Jahr anders machen willst? Ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Noch nicht so wirklich, ne. Ich bin ja da auch immer etwas, wie nennt man das, flexibler. Also ich mache mir da nicht so die Gedanken so langfristig, gerade was Urlaub und so weiter angeht. Ja, also stehen ein paar Feierlichketen an in der Familie. Das ja gut, steht aber schon fest. Das sind ja unausweichliche Dinge, die eh vor dir stehen, also die du ja quasi nicht selber richtig in der Hand hast. Ja, na gut, aber die sind ja auch nicht unbedingt immer in Berlin und da muss man halt auch ein bisschen planen vorher. Mhm. Aber nee, so an sich. Also so ein Ding, wo du sagst, das möchte ich dieses Jahr mal anpacken, da gibt's noch nichts. Nächstes Jahr natürlich anpacken. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee. Ihr könnt ja für euch selber auch mal überlegen, ob ihr irgendwas habt, was ihr im nächsten Jahr anpacken wollt. Ne? Vielleicht habt ihr ja irgendwie Lust, Vegetarier zu werden, weniger Fleisch zu essen oder so. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich immer überlegt habe, ob das nicht sinnvoll ist, das mal anzugehen, weil es ja offensichtlich nicht nur ein Trend ist, sondern tatsächlich auch gesund. Mhm. Ja, wenn ihr da irgendwas habt, lasst uns das gerne mal wissen, weil vielleicht ist da die ein oder andere Anregung auch bei Anregung. Für uns. Ne? Genau, ja. Nennt uns mal eure Ziele fürs neue Jahr oder was ihr sozusagen auf eurer Liste habt. Ja, und wie gesagt, das kann ja alles Mögliche sein, neues Hobby, Instrument lernen oder Sprache lernen, so wie René. Ist zum Beispiel oder auch mal ein was Thema? Ganz anderes. Beruf wechseln zum Beispiel. Ja, die ist Richtung auch eine mutige Entscheidung, die halt auch einen riesen Benefit haben kann. Also kenne ich auch Leute, sowohl im Freundeskreis als auch im Familienkreis, die tatsächlich im schon längeren berufsfähigen Alter nochmal die Entscheidung getroffen haben, was völlig anderes zu machen. Mhm, genau. Die also mit über 30 und sogar mit fast 40 noch sagen, alles klar, ich wechsle neue jetzt Richtung. Den Beruf. Und mach was komplett anderes, was halt jetzt nicht nach unten orientiert ist, sondern tatsächlich auch nach oben orientiert ist. Und wie ich mit eigenen Augen sehe, das auch sehr erfolgreich machen. Also sprich, da jetzt tatsächlich in einem Beruf stecken, den sie noch die nächsten 20 Jahre machen werden. Also das ist ein absoluter Trend, finde ich. Habe ich schon von vielen gehört. Ja, könnte man sich auch mal überlegen. Man denkt ja gar nicht immer so weit, ne? Also deswegen sage ich halt, ist halt für wichtig, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen, weil irgendwann ist der Zug halt auch abgefahren, ne? Und dann sitzt du da und sagst dir, shit, hätte ich mal vor 2 Jahren mal 5 Minuten länger nachgedacht oder hätte ich mal vor 10 Jahren 5 Minuten länger nachgedacht, dann würde ich vielleicht völlig woanders sein. Und da geht es jetzt nicht darum, höher, schneller, weiter, sondern auch, ja, wie du sagst, zum Beispiel ein Instrument lernen, ne? Ja, genau. Ich habe mir übrigens auch für dieses Jahr vorgenommen, für nächstes Jahr, scheiße, ich fange jetzt schon wieder an, mir Sachen vorzunehmen, viel zu viele wahrscheinlich. Ich glaube, ich will meine Klavierskills auch gern ausbauen. Mhm. Sprache lernen, Klavierskills, hast du überhaupt die Zeit? Ja, vielleicht muss man es irgendwie sinnvoll kombinieren. Also, was ja cool wäre, ist, schwedische Lieder zu singen. Auf dem Klavier, ja. Mit dem Klavier begleitet. Dann hättest du alles unter einem Abwasch. Alles ja, das wird ein anstrengender Sommerurlaub, glaube ich. Ja, genau. Aber nicht für mich, eher für die anderen. Ja, aber genauso muss es sein. Und wie gesagt, man kann es ja auch nutzen, vielleicht mit Freunden irgendwie zusammen ein Ziel zusammen verwirklichen. Das macht natürlich dann noch mehr Spaß. Ne? Ja, da wären wir ja bei unserer Podcast-Geschichte, weil du merkst ja auch, was damit verbunden ist. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass wir hier alle zwei Wochen in ein Mikrofon sprechen, sondern auch die Sachen, die mit diesen um diesen Podcast herum ja noch mit dranhängen. Ne? Also ich glaube, wir hätten diese Geocaching-Nummer nicht gemacht, wenn wir den Podcast nicht hätten. Ja. Ich wäre nicht ins Fernsehstudio gegangen. Ne? So ist es, ja. Also also da muss ich sagen, das war zum Beispiel dieses Jahr eine echt gute Idee, das wieder anzufangen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da kommen nächstes Jahr noch ein paar Events dazu, die wir mal ausprobieren. Ja. Na? Bist du schon mal Bungee-Jumping oder Fallschirm gesprungen? Also das sind Sachen, die ich mir, man sagt niemals nie, aber die ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vornehmen werde. Und auch, geht mir auch so. Ja, da muss ich auch dazu sagen, ich hatte zu einem Geburtstag, und da schließt sich jetzt gleich der Kreis, ich hatte zu einem Geburtstag von meinem besten Freund, der manchmal ein bisschen durchgedreht ist, und ein Geschenk. Und meint jetzt nicht mich. Nein, da meine ich diesmal nicht dich. Der ein Geschenk bekommen, wo ich Angst hatte, es auszupacken, weil es war ein Gutschein gewesen. So viel konnte ich schon erkennen. Und ich hatte so einen Schiss, dass da Bungee-Jumping, Fallschirmspringen oder irgendwas drin ist. Ja. Und das war dann letztendlich der Gutschein für diesen Flugsimulator. Ja. Hast dann mal Glück gehabt. Ist auch ein Thema, was wir eigentlich das in schon seit dem ersten oder zweiten oder dritten Podcast unterbringen wollten, weil ich eigentlich mal erzählen wollte, wie es ist, im Flugzeug zu fliegen, weil das war richtig, richtig geil. Das hat echt Spaß gemacht. Genau, also, aber man muss sich ja sowas auch nicht schenken lassen. Also wenn man da bestimmte Wünsche hat, ich glaube, man muss da auch sich mal selbst Dinge erfüllen. Ne? Also natürlich, auf jeden Fall. Also letztendlich ist ja die Welt heute so, man kann sich vieles leisten und kann sich vieles wünschen. Und nichts ist doch besser, gerade wenn man was geschenkt bekommt, dass es das ist, was man sich gewünscht hat. Alles andere ist ja doof. Ja. Aber um auf das Thema halt Lebensqualität oder halt das Jahr zu führen zurückzukommen, wenn man sich damit bewusst auseinandersetzt, ne, also sei es jetzt rückblickend und jetzt vielleicht sagt, dieses Jahr fällt mir gar nicht ein, was passiert ist, dann wird einem doch relativ schnell klar, dass man sagt, oh verdammt, ich glaube, ich muss mal irgendwas in die Hände nehmen. Genau. Weil ich habe eine ganz andere Vorstellung von meinem Leben, als tatsächlich stattfindet. Ja, genau. Also man kann ja schon mal für sich einfach so Pi mal Daumen sagen, ob es halt ein cooles Jahr war oder ob es nicht so cooles Jahr war. Ne? Also dann hat man ja schon so einen Ansatz. Dann kann man ja in die Details gehen, warum war es gut oder nicht so gut. Dann kommt dann gibt's zwei Möglichkeiten. Automatisch drauf. Man sagt entweder, ja, aber ist mir auch wurscht, was will man im coolen Jahr. Oder man sagt sich, scheiße, das nächste Jahr soll nicht so aussehen. Ja, als Tipp oder Unterstützung, schaut einfach mal in euer Smartphone in die Bildergalerie und scrollt mal von Januar bis jetzt. Und da werden garantiert Erinnerungen hochkommen. Ja, und da glaube ich auch, dass da viele Sachen sind, an die man sich nicht erinnert. Und ich hatte das ja auch schon mal erwähnt in der Vergangenheit. Was ich seit letztem Jahr mache, ist, ich mache halt, wenn ich in irgendwelchen Situationen bin, mache ich ein Foto, ein Erinnerungsbild, wenn du so willst. Ne? Also ich erlebe jetzt mein Leben nicht durch die Kamera, aber ich mache halt einen Schnappschuss davon. Und ich mache an jedem Monatsende aus diesen ganzen Schnappschüssen eine Fotokollage. Das geht ratzfatz am Handy. Ne? Also ich so als App-Tipp mal zum Einstieg. Foto heißt die App. Fotor mit R hinten. Die ist kostenfrei, gibt es auch als Bezahlvariante. Ich nutze die kostenfreie Variante. Und dann schuster ich mir dann eben mehrere Fotos zu einer Collage zusammen. Und diese Collagen mache ich dann zu einer riesigen Collage, ne? Also so für einen ganzen Monat. Mhm. Und das Abfallprodukt, was ich dann davon noch mache, ist ein Fotobuch. Und dann habe ich, ich habe jetzt fürs letzte Jahr ein Fotobuch gemacht. Das ist relativ dünn. Die Bilder sind ja auch immer relativ klein, aber das reicht halt, um das zu triggern, dann die Erinnerung. Da sind über 1000 Bilder. Ne? Das sind wirklich cool. 1000 Momente, die ich in einem Buch gesammelt habe. Und ich finde, das ist auch ein Stückchen, hat das auch mit Dankbarkeit zu tun, ne? Wenn man sich dann diese Momente mal anguckt, wieder in Erinnerung ruft. Also ich glaube schon, dass einem das gut tut, das zu machen. Ja. Dass das zu Bewusstsein führt, ne? Gerade jetzt in der Welt, in der wir leben, wo alles so ratzfatz und schnell und ja. Genau, das ist, man erlebt es und dann ist es raus aus dem Gedächtnis, ja. Ja, das ist immer sehr, sehr schade. Ne? Ja. Also. Ja, aber wie gesagt, das ist halt so ein Phänomen der heutigen Zeit. Wir haben 2019, Ende 2019 und die Zeit vergeht halt nun mal so schnell, ne? Also das Erlebte bleibt nicht lange drin und da sind dann so eine Erinnerung, dokumentarische Erinnerung halt gut, ne? Wir haben übrigens, weil wir es noch nicht gesagt haben, heute den 19. Dezember 2019. Genau, richtig. Übrigens auch ein trauriges Datum, wo mir jetzt, das mir jetzt gerade einfällt. Genau, vor 3 Jahren. Und zumindest, ja, also jetzt in Berlin passiert, aber natürlich traurig für alle. Ja. Genau, dieser Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt. Was, apropos Weihnachtsmarkt, um da gar nicht erst in die Theatralik reinzufallen jetzt, warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ehrlich gesagt nicht, nee. Gut. Hat sich nicht ergeben. Was machst du am Wochenende? Ich am Wochenende? Mich ausruhen. Ach so, du kannst ja im Moment nichts machen. Oh, Stefan. Ja, so ist das. Nein, also ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Ich war in Potsdam auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Ui. Potsdam. Und ich war in Hannover auf dem Weihnachtsmarkt nicht. Da bin ich aus dem falschen Ausgang aus dem Bahnhof rausgegangen, habe das deswegen verpasst. Okay. Ich habe dafür in Hannover im Rotlichtviertel einen Geocache gesucht und auch gefunden. Ja, das ist ja mal eine Ausrede. Was machen Sie denn hier? Ne, ich suche hier einen Geocache. Ja, und weißt du was? Ich habe mit der Hand in irgendwelche Löcher reingegriffen. Ja, mir fällt gerade nämlich der Witz von Olli wieder ein. Ne? Da hatte ich gerade so Bilder im Kopf. Ja. Olli, der Geobastard, für die, die den Podcast Folge 19 oder 20 oder was war es? 19? Ja, du hast es, glaube ich, wieder, ne? Hast es wieder wörtlich genommen, ja. Ja, das ist so, dass, ja, das ist, ich mache mir da manchmal wirklich Gedanken, weil du blind in irgendwelche Sachen reingreifst. Andere lassen sich im Dschungelcamp dafür richtig gut bezahlen und als Geocacher macht man es halt einfach so. Genau. Ja. Und was soll ich sagen? Ich habe in 2 Löcher reingegriffen und das waren die falschen. Und der richtige Ort wäre gar nicht so eklig gewesen. Der war, Ja, genau. Verstehe. Also Weihnachtsmarkt. Ich war dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt, aber noch Nein, nicht also in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, nur in Potsdam. Nein, ich muss ehrlich sagen, wir hatten einige Termine vor, auch mit den Kollegen, aber das ist natürlich dann alles anders gekommen. Aber ich bin jetzt nicht traurig drüber. Also Weihnachtsmarkt ist für mich jetzt kein Muss. Also letztes Jahr war ich ab und zu auf dem Weihnachtsmarkt, gerade am Gendarmenmarkt und auch auf dem Alex. Aber ja, teilweise sind da schon Himmel und Menschen und das ist irgendwie dann auch nicht so schön. Aber also das stimmt, Alexanderplatz, der Weihnachtsmarkt, also am Roten Rathaus, der ist in den letzten Jahren wirklich zum, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, zum Leuteschieben geworden. Also so ein Weihnachtsmarkt, da ist gar nicht mit gucken, da ist einfach nur mitlaufen. Ja, wobei und wenn ich du sagen Glück muss, hast, hält die Masse dann mal an einem Stand an, wo du vielleicht auch gucken willst. Genau, also wobei ich aber auch sagen muss, ich war letztes Jahr mit einer Freundin und ihrem Kind auf dem Weihnachtsmarkt und das ist dann natürlich ganz anders, ne? Weil dann guckst du dir die Karussells an, fährst mit dem Kind dann Karussell und das ist dann ein ganz anderes Weihnachtsmarkterlebnis auf jeden Fall, als wenn du jetzt nur mit Erwachsenen dahin gehst oder so. Ja. Und natürlich die Preise, naja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das gehört wahrscheinlich zu Weihnachten dazu, aber ja, wahrscheinlich auch rausgeschmissenes Geld teilweise. Also ich habe auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein mit Schuss 3,50 Euro in Potsdam. Mhm. Und eine Bratwurst, ich glaube auch irgendwas um die 3 bis 4 Euro. Ja. Ja, das ist schon geht ganz schön noch. Krank, ja. Ja, aber trotzdem, also, ja. Na. Aber wie gesagt, da ist, glaube ich, dieser Erlebnisfaktor wichtig, dass man dieses gesellschaftliche Event, wir gehen jetzt mal zusammen auf den Weihnachtsmarkt, das ist schon mal ganz nett, ja. Auf jeden Fall. Na. Dann muss man es aber auch richtig aufsaugen, ne? Und da ist die Frage, auch durchlebt man das immer? Ne? Also mir fällt manchmal bei schönen Events, die man so hat, wie zum Beispiel Urlaub, auf, dass man sich zum Beispiel dann schon vor dem letzten Tag Gedanken darüber macht, wie die Abreise abläuft. Und das ist zum Beispiel was, wo ich dann auch bewusst drauf achte und mir sage, nee, Moment, ich muss jetzt noch nicht über die Abreise nachdenken. Ich muss mir über den aktuellen Tag Gedanken machen und ich muss vor allem den aktuellen Tag in Fülle genießen. Ne? Also man ist immer schon, das ist wahrscheinlich unsere Zeit heute auch ein bisschen, man ist immer schon getrieben und ist man ist in einer Sache drin und mit dem Kopf aber schon bei einer ganz anderen Sache. Macht sich viel zu viel Gedanken, ja. Und ich glaube, man kann da unheimlichen Mehrwert mit wenig Aufwand rausziehen, wenn man versucht halt in der Situation zu bleiben, wo man ist, ne? Und sich mit der aktiv auseinanderzusetzen, ne? Zu gucken, wie riecht das hier, wie sieht das hier aus, ne? Keine Ahnung. Also und ich glaube, davon lebt man dann noch länger. Fall. Ja. Oder nährt daran, davon kann man sich länger ernähren oder man nähren, nicht ernähren. Essen kann man das ja nicht. Ja. Also, ja. Es ist schwierig. Ja, wie gesagt, also jetzt steht ja das Finale der Weihnachtszeit an, dann kommt der Jahreswechsel und dann dreht sich das Hamsterrad von vorne mit 2020 einem Schaltjahr. Ne? Deswegen sollten wir jetzt etwas besinnlich werden, René, zum Abschluss des Podcasts. Ist es schon soweit? Nee, wir haben doch noch. Ja, wir haben ordentlich Zeit. Klo? Nö. Ich habe mir hier einen schönen Orangentrink selbst gemixt. Ich dachte, du hast irgendwas aus dem Krankenhaus mitgenommen und ich muss nicht aufs Klo. Ich habe mich aus dem Krankenhaus. Ich habe noch eine Thrombosespritze übrig, aber die brauche ich ja nicht. Nee. Die hätten wir natürlich jetzt im Podcast, hätten wir die ja mal aufziehen können. Nein, Quatsch. Betäubungsspritze vielmehr. Nein, nein, also brauche ich ja nicht, wenn ich mobil bin und mich bewege, da brauche ich sowas nicht. Nee, aber ja, vielleicht sollten wir zum Abschluss so ein bisschen besinnlicher werden. Die Weihnachtszeit, ja, erreicht bald ihren Höhepunkt. Und deswegen singen Stefan und ich jetzt gleich ein Lied für euch. Genau, was wollen wir denn singen? Wir singen jetzt zusammen mit euch, ihr könnt da gerne mitmachen, wir singen jetzt zusammen mit euch Schneeflöckchen, Weißröckchen. Die lange Version mit den 8 Strophen. Stefan er legt seine Opernstimme auf. Echt? Ich muss mir nochmal kurz den Text aussuchen. Also, Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Wie geht's weiter, René? Also, hörst du überhaupt Weihnachtsmusik? Weil das, finde ich, gehört zum Beispiel auch dazu, diese Vorweihnachtszeit zu gestalten. Ne? Einfach mal, also, hast du Weihnachtsdeko? Hat man das letztes Mal schon die Frage, ob du dekoriert ich hast? Ich glaube, das hattest du schon mal gefragt, aber dieses Jahr habe ich nichts geschmückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich zum Beispiel auch wichtig, also um dieses Gefühl aufkommen zu lassen und um, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal besprochen, um dieser Saison quasi ein bisschen Farbe zu geben, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also ich höre ja gern Radio, um so ein bisschen mitzukriegen, was los ist, aber zur Weihnachtszeit ist tatsächlich so, dass ich dann einfach mal die Spotify-Playlist Weihnachten laufen lasse. Ne? Ja. Hier Frank Schöbel, Weihnachten, ist das Frank Schöbel? Ne, bin ich jetzt falsch? Weihnachten in Familie? Ne, Frank Schöbel, ne? Ja, ja, genau. In der Weihnachtsbäckerei gibt's ja auch. Genau, noch. Diese ganzen Klassiker. Ja, weil das gibt einfach auch so ein schönes Grundgefühl. Ja, du, ich meine, im Radio spielen die Weihnachtslieder rauf und runter, das ist auch ganz nett. Und ja, hörst du eigentlich zu Weihnachten immer die klassische Weihnacht, wie es oftmals auch im Radio dann hoch und runter trudelt? Na, wie schon gesagt, also Frank Schöbel. Du hörst selber deine Playlisten. Weihnachten dann, ja. In Familie, Weihnachten in Familie. Ja. Nee, ich mache dann auch schon das Radio an, aber im Moment, wo noch nicht so viel Weihnachtsmusik lief, dann ja, dann mache ich halt meine eigene Weihnachtsplaylist an. Ich finde immer lustig, am 27., wenn man dann Radio einschaltet, hört man kein Weihnachtslied mehr. Es ist, als wenn einer einen Schalter umdreht, da ist alles vorbei. Ja. Aber was mir damals beim Fernsehen immer aufgefallen, also beim Fernsehgucken damals aufgefallen ist, wenn ich noch viel Fernsehen, als ich noch viel Fernsehen mit Werbung geschaut habe, also Privatfernsehen, da laufen dann nach Weihnachten immer noch die, läuft immer noch die Werbung aus der Weihnachtszeit, weil offensichtlich, die bezahlt sind. Ja, richtig, weil die Zyklen so komisch sind, dass man eben auch noch nach Weihnachten den Weihnachtsmann im Fernsehen sieht. Ja. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist oder ob man da sich ein bisschen angepasst hat. Ja. Ich habe meine Triangel hier. Wir können singen, René. Ich habe ein Instrument, also ich hätte auch ein Instrument greifbar. Ihr dürft jetzt mal raten, was es ist. Moment, ich muss einen langen Arm machen. Achtung! Heißt nicht gestört. Trompete? Flöte? Naja, nah dran. Ukulele? Nein, das war eine Gitarre. Aber warte mal, wenn ich den Arm in die andere Richtung lang mache. Ich habe tatsächlich. Nicht ein, du hast doch eine Ukulele. Ja, eine Ukulele, warte mal. Du alter Stefan Rahm. Die hängt jetzt gerade ungünstig, aber die hängt auch in Reichweite. Aber ich Gitarre noch, ist okay. Du, das klingt angenehm. Hätte auch eine Harfe sein können. Ich habe noch ein anderes Instrument, warte. Ja. Eine Rassel. Ja, ein Shaker, wie auch immer, genau. Mhm. Ein Shaker. Warte, ich habe noch ein anderes Instrument. Ich weiß nicht, ob da Batterien drin sind. Wir versuchen es einfach mal. Sieht gut aus. Warte, ich habe es lange nicht mehr angehabt. Da. Und jetzt, du musst jetzt, wir machen jetzt ein kleines Musikquiz. Dieses Instrument, was ich gerade in den Händen halte, ist nämlich sehr, sehr bekannt. Man kennt es aus den Charts. Moment, ich muss kurz drücken. Da. Ja, richtig. Und es ist tatsächlich das Originalinstrument. Das ist ein Casio-Keyboard aus den 80ern. Es ist ein ganz winziges Keyboard. Das passt, wie lang? Das ist so lang wie ein Unterarm. Und also ich kann es auf meinem Unterarm legen und man sieht es nicht mehr. Also fast nicht mehr. Ja, cool. Und das Ding ist, genau, das wurde für das Lied Da verwendet. Und der Witz, kleine Anekdote zu dem Instrument, für die es googeln wollen, Casio VL Tone oder auch VL1. Der Witz ist, man hat in dieses Instrument einen Taschenrechner eingebaut, weil es ist halt von der Firma Casio. Ja, eben. Ist doch praktisch. Ist übrigens aber da fällt mir, fällt mir ein, also ich habe mich gerade inspirieren lassen von dir, wir sollten mal eine Podcast-Sendung mit Musikinstrumenten machen. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Ja, muss man sagen, wie du dir das vorstellst. Also es ist tatsächlich so. Da mache ich mir mal Gedanken. Mach dir gerne mal Gedanken. Ich habe in der Vergangenheit ich glaube, das war ein paar Jahre in Folge, haben wir bei einem, meinem besten Freund, der hat eine Lagerhalle, und da haben wir mal überlegt, wie man die noch sinnvoll nutzen kann. Und da haben wir dann entschieden, dass wir dort ein so ein kleines Lagerkonzert machen. Das heißt, wir haben sämtliche Musikinstrumente, die ich so habe, dahin geschleppt und haben dann, weil wir alle so mit Kindern auch schon waren, den Kindern die Möglichkeit gegeben, da einfach mal Instrumente, mal eine E-Gitarre in Hand zu haben, die an einem Verstärker angeschlossen ist und wo man mal richtig aufdrehen kann. Und haben dann so ein kleines Mini-Konzert auch gegeben. Mhm. Ja. Ist leider jetzt aus Platzgründen nicht mehr möglich, aber hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Hat auch viele Menschen zusammengeführt, Grill anwerfen, ne? Dann noch parallel Gabelstapler-Fahrstunden, so. also es war schon so ein kleines Event gewesen. Ja. Hat echt Spaß gemacht. Naja. Ja. So, und jetzt singen wir, René. Tue ich jetzt nicht. Ist übrigens auch eine Sache, die ich dieses Jahr angegangen bin, jetzt erst in den letzten Wochen, das Thema Musik. Mhm. Also Musik machen, ne? Also mehr auf die elektronische Art und Weise. Ich werde es euch wissen lassen, wenn es da losgeht. Du hast ja heute schon was gehört, ne? Wo ich so ein bisschen rumexperimentiert habe. Richtig. Ja. Der Test ist übrigens bisher so ausgefallen, dass es wenige Leute erkannt haben. Also ich habe Stefan ein Musikstück geschickt, in dem ich ein anderes Lied versteckt habe, was ich da quasi auf Instrumenten reingespielt habe, und es galt es zu erraten, wie der Song heißt. Aber dazu später mehr. Ich möchte euch jetzt nicht verwirren, genau, dazu später mehr. Genau. Gut. Na gut, also du willst heute nicht singen. Ich werde heute nicht singen, nein. Ach, René, also da hättest du mal zeigen können, dass du kreativ bist, weißt du? Also ja, kann ja wohl nicht sein. Du weißt ja, wie Kreative sind, unter androhendem Leistungsdruck brechen sie zusammen. Ja. Ja, wir haben tatsächlich einen Kollegen, der ist Rapper, klingt jetzt so, als wenn der, also der ist kein Gangster, aber der rappt halt schon seit Ewigkeiten. Und wir haben für einen Kunden mal einen Demosong eingespielt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr von Crow den Song Easy kennt. Und das wurde ein bisschen umgetextet alles und er hat das dann eingesungen und der hat so eine Crow-nahe Stimme, also dieses Lied klingt wirklich der Hammer, ne? Ja, und jetzt war auf der Weihnachtsfeier, auf der Tanzfläche, nein, und der DJ hat davon erfahren und hat ihm versucht, das Mikro halt unterzujubeln, und aber er ließ ihn nicht davon überzeugen, also. Ja. Aber auch nachvollziehbar, wenn man dann so auf einmal plötzlich vor Publikum. Definitiv, Hast du denn noch einen Witz zum Abschluss? Zum Jahresabschluss? Sind wir schon am Ende? Du machst ja einen schönen Druck. Also definitiv. Ich habe festgestellt, du bist so wie so eine Frau, ne? Also ich habe hier eine Uhr laufen. Meine Uhr ist, auch wenn sie sehr, sehr alt ist, weil es ist eine Sanduhr, die ist noch nicht das zweite Mal durchgelaufen. Ja, die ging ja letztes Mal schon falsch, haben wir ja festgestellt. Wer weiß, wo du die gekauft hast. Ja, vielleicht, aber das macht ja nichts, René. Also du willst mal... Da gucke ich mal ganz kurz wegen einem Witz. Ein Jahresabschlusswitz. Ansonsten kann ich ja schon sagen, liebe Zuhörer, es war ein tolles Jahr mit euch. 22 Folgen Podcast haben richtig viel Spaß gemacht. Wir haben viel erlebt, waren viel draußen, waren auch viel zu Hause. Und wir hoffen, wir konnten euch inspirieren. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine super entspannte, besinnliche Weihnachtszeit mit euren Familien. Macht was Schönes, schöne Geschenke, schönes Essen, natürlich so wie es sich gehört, und genießt die Zeit zwischen den Jahren und kommt auf jeden Fall gut ins neue Jahr 2020, denn wir sehen uns dann in alter Frische wieder in 2 Wochen, oder wir hören uns vielmehr wieder mit vielen neuen Ideen fürs neue Jahr. Wir haben uns da schon ein paar Sachen überlegt und seid gespannt drauf. Na, wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid. Stimmt's, René? Ja. Ich hätte es ganz genauso gesagt. Kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank für eure Treue und fürs Zuhören. Und vielleicht noch einen kleinen, statt einem Witz, noch einen kleinen Tipp zum Abschluss. Wenn ihr die Mieten stabil halten wollt bei euch im Viertel, dann einfach mal aus dem Fenster schießen. Ja. Guter Tipp. Genau. Ach, das war der jetzt, oder? Ja, das war. Das fandst du den nicht lustig? Ich fand den total witzig. Doch, der war witzig, aber ein bisschen plumper Witz zum Ende irgendwie. So können wir die Sendung nicht beenden, finde ich. Okay, dann noch einen. Schieß noch mal einen raus. Ja. Was ist der. Was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich? Bäcker und Teppich? Ja. Keine Ahnung. Der Bäcker muss morgens um 3 Uhr raus, der Teppich kann liegen bleiben. Okay, ja, der war gut. Ja, komm, dann aber noch ein, René, weil Jahresende ist. Okay, dann hau ich nochmal einen in die fiese Ecke. Und zwar, ich nehme den. Also Kritik muss man ja positiv formulieren. Mhm. Ne? Und deswegen, ich versuch's mal. Stefan, einer von uns beiden ist klüger als du. Den habe ich jetzt ja nicht verstanden. Können wir erstmal drüber nachdenken. Einer von uns beiden ist klüger als du. Ich merke schon, René. Ne? Ja. Ne? Was schwimmt auf dem See, fängt mit Z an? Weiß ich nicht. 2 Enten. Okay. Ja. Alter Otto-Witz. Aber okay. Okay, also hier sind ein paar Sachen bei, die kann ich nur privat vortragen. Dann müssen wir das Mikro stumm schalten. Ja. Ja, genau. Nee, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter das Jahr. bevor hier das Niveau sinkt, genau, machen wir einen Haken ans Jahr. Genau. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Jahr gehabt und ich werde jetzt die Abschiedslaudatio nicht nochmal wiederholen. Stefan hat das schon getan. Wir hören uns einfach in 2 Wochen wieder. Ja. Was dann quasi wieder ein Montag ist. Das ist ein Montag und zwar der erste Montag im neuen Jahr, nämlich der 6. Januar. Achso, okay. 2020 ja, dann, natürlich. Dann würde ich sagen, bis zum 6. Januar oder ihr hört einfach die ganze Podcast-Liste hoch und runter. Da ist noch viel Material in der Vergangenheit. 21 Folgen und hiermit jetzt die 22. Wir haben abgeliefert für dieses Jahr. Richtig. Ich gehe ins Bett. Macht's gut. Genau. Vielen Dank auch an dich, René. Ja, das war die 22. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und jetzt die Outtakes. 1, 2, Pegel, Pegel, Pegel. Ja, mein Pegel reicht auch. Mein Alkoholpegel ist auch okay. Ah ne, ich hab ja keinen. Ich hab ja Ibuprofen-Pegel. Die Effekte sind alle aus. Gut. Autotune ist aus. Hallo, Stefan. Wer ist sonst? Ne, der zieht deine Stimme dann nur auf eine bestimmte Frequenz. Auf einen bestimmten Ton quasi. Na, hast du doch die ganze Zeit an den Filter, das höre ich doch. Ja, aber das wäre mal geil, eine ganze Folge Podcast mit dem Autotune. So ein Monoton, ja. Auf einer Tonlage. Genau. Jetzt hast du gerade umgeschaltet irgendwie. Nee, Handy ist gerade ja irgendwie, keine Ahnung. Auf dumpf. Ja, wahrscheinlich hast du ja deine Rechnung nicht bezahlt. Handy auf dumm gestaltet, auf dumm geschaltet, ja. Richtig. Na, ich passt jetzt ja zu dir. Ich habe seit kurzem LTE. Ja, so hört sich der doch an. Das klingt so, als wenn du gerade noch in den 60er Jahren bist. So hört sich das an. So wie so ein Kohlemikrofon. Willst du mich nochmal neu anrufen? Ja, dann Sendeleitung machst du heute. Icke, ja, Ich bin Gast. Na super. Kannst du mich bitte ankündigen und heute zu Gast? Nur damit die Erwartungshaltung gleich richtig ist. Und hier ist der Mann, der Gast in seiner eigenen Sendung ist. Ja, richtig. Ja, muss ich mir was einfallen lassen. Muss ich ein bisschen kreativ sein, weißt du? Ja. Gut, ja. Dann heißt das, quatschen wir in einer Dreiviertelstunde nochmal. So sieht's aus. Können wir morgen nochmal anrufen? Okay, bist du denn soweit? Hast du ausgehustet? Warst du nochmal pullern? Hast du noch was zu trinken geholt? Nee. Wir können loslegen. Das mache ich dann alles, wenn es kommt. Okay, merkt man ja nicht. Wir brauchen ein bisschen Realness. Ne? Gut, Zettel hast du, dann lies mal die erste Zeile deines Dialogs. Da, wo Stefan Doppelpunkt steht, das ist immer dein Text. Achso, okay. Und René Doppelpunkt, das ist immer leer, das verstehe ich nicht. Das sind nur 3 Fragezeichen. Ich improvisiere an der Stelle. Achso, alles ist improvisiert, nichts ist abgesprochen. Ne? Das ist wie in so einer Comedy-Show. Ja, na dann leg mal los mit deiner Comedy-Show. Soll ich dich runterziehen oder kriegst du alleine hin? Na, jetzt hast du schon wieder reingesprochen. Ja, aber du weißt doch, dass du meine Spur gar nicht dazu nehmen musst. Ja, aber du bringst mich durcheinander, verstehst du? Das ist, meine Konzentration ist dabei gestört. So, René, und jetzt können wir auch singen, oder? Das ist doch perfekt. Warte mal, ich guck nochmal, was haben wir? Was ist mit dir los? Hast du Druck? Nee, singen wollten wir. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Stefan, du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Gut, dass du das erst jetzt machst. Du weißt, dass man auf die Art und Weise... Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Malst Blumen und Blätter, herzlich willkommen zum ersten Podcast in diesem Jahr. Schneeflöckchen, wir wollen mal ein bisschen aufräumen. Dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Und aus diesem Grund wird Stefan jetzt was vorsingen. Komm zu uns ins Tal, dann bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Hattest du Glühwein mit Schuss? Ich kann die Melodie kann ich gar nicht mehr. Dann die letzten Strophen waren so kurz. Das muss ich mir nochmal irgendwie anhören. Hattest du Glühwein mit Schuss oder eher einen Schuss mit Glühwein? Nee, kannst du mal kurz, ich lese dir mal vor und du wiederholst es, okay? Das war richtig super. Das war richtig super? Sehr gut, dann kann ich das nämlich an das Lied mit dranhängen und dann passt es doch. Na? Ja, ich weiß nicht. Ja, schade, dass du so unspontan bist. Was, und nicht singen wolltest. Nur weil ich nicht singen will? Du kannst ja gerne, wir können ja, wir kannst ja einen zweiten Podcast aufmachen, Gesangspodcast mit Stefan. Ja. Und da kannst du Leute Schlaflieder vorsingen. Kannst du Leute bewusstlos singen, wenn du willst. Hier singt nur Stefan und nicht das Niveau. Ja. Das ist doch ein cooler Spruch, oder? Nee. Ja. Hier singen zwei Sachen. Singen. Hier singt zwei Sachen. Das Niveau und Stefan. Gut, siehst du, jetzt bin ich schon heiser vom Singen. Ja, siehst du, solltest entweder das öfter machen oder lassen. Nein, ist ja kein Problem. Wahrscheinlich sollte ich das öfter machen. Das werde ich jetzt in jeder Sendung machen. In jeder Sendung singst du? Ich werde mir für das nächste Mal einen coolen Song aussuchen. In jeder Sendung singst du zum Abschluss ein Lied und ich begleite dich. Ich begleite dich quasi auf der Gitarre. Ja, du, gerne. Ja, cool. So ungefähr. Ja, schön. Das klang gut. Ja. Das klang gut, René. Ja, warte, ich muss... Ich versuche das unter das Schneeflöckchen zu mischen. Ich muss kurz auf Pause drücken. Vom Kassettenrekorder. Ich mache mein Band jetzt aus. Ich mache aus, ja? Ich mache auch aus. Stopp.